ARD Radio Tatort. Ach, Mist! Oh, oh. Unser Neugärtner. Hat er seinen Spaten verbogen? Ja, kann man das nicht richten? Ich hab dich gleich gesagt, kauf dich ein Richtchen. Je weißes Blatt muss er haben, je härtet und mit Anstechkante. Was du da hast, mein Lieber, ist kein Spaten, das ist Schrott. Ja. Dann reich mal rüber. Ja. Spielzeug. Guck mal, als Flaschenöffner. Ist er ganz brauchbar. Das habe ich mir gedacht. Gerade mal 11 und schöne Buttermilch. Nur aus betrieblichen Ach, Gründen. Ja, Mann! Los, komm ran, erzähl. Ich sag das ja immer. Aber stimmt eben auch. Diesem Staat sind seine Bürger scheißegal. Prost. Genauso ist es, genauso ist es. Also, ich bin hin zu den Bullen rein. Ich sage, mein Gartennachbar ist verschwunden, sage ich, der Lanke seit Mittwoch. Also heute den vierten Tag, sage ich, möchte noch vermisst melden. Ja, und? Der Bulle? Nicht. Und du? Na, ich wäre ja wieder gegangen, aber... Just hier. Ja? Unser Neugärtner hat ja gesagt, wegen einem Verdacht, der vorliegen muss auf eine Straftat. Ja. Ich sage, also, Wachtmaske gehöre, erst ein Verbrechen geschehen. Ja, und der? Na, wer erst das weiß, fragt er mich. Ja, natürlich fragt er das. Wie bitte? Ich meine, es ist gar nicht so selten, dass der Täter selbst sein Opfer vermisst meldet. Ne? Oh, kann der nicht mal die Finger von seiner Schweineorgel lassen? Der muss doch üben für den Jahrestag. Ich sag jedenfalls, Wachmaskerin, sag ich. Der Georg, der wohl nie länger als eine Nacht weg war. Jetzt im Herbst, 4 Tage lang nicht da, das hätte der nie gemacht. Ja, vielleicht ist er schon in seine... Stadtwohnung gezogen. Mensch, wir sind vom 1. März bis 31. Oktober hier draußen immer. Und das seit nur bei den 20 Jahren. Ein Krankenhaus? Hä? War der in den Krankenhäusern? Ach du, du meinst von wegen seine Hüfte wieder? Ja, zum Beispiel. Siehst du, Gordi, das ist der Bullen. Also da ist er ja nicht drauf gekommen. Der hat ja dann bloß gesagt, wir hätten eine Freizügigkeit, ja? Der Gartennachbar darf hingehen, wo er will, um ihm Bescheid zu geben. Zack, war schon was reißen. Was sind die 4 schwersten Jahre im Leben meines Bullen? Hä? Hä? Hä? Der 1. Klasse. Warum geht das da ja nicht? Sie dachten, dass diesem Staat seine Bürger scheißegal sind. Und das nennen die dann Freiheit. Ich sag dir, das gab's bei uns nicht, dass da einfach einer wegkam. Das gab's schon. Gut, ja, aber das ist... Das hätte seinen Gründen, verstehst du? Und klapperst du jetzt Krankenhäuser ab? Habt ihr einen Schlüssel zu seiner Laube? Altes Eisen. Hörspiel von Thilo Reffert. Ja, der Herr Hauptkommissar AD. Guten Morgen. Blümchen. Dass du mich noch mal besuchen kommst, Fischer? Blümchen, ich muss hier mal an den Rechner. Da. Ein Jahr meldest du dich nicht und jetzt, ich muss hier an den Rechner. Bloß kurz. Die Katze lässt das Mausen nicht. Mein Nachbar, also in der Kleingartenanlage, 2 Grundstücke weiter, der ist verschwunden. Seit letzten Mittwoch schon. Und da willst du jetzt ermitteln? Tja, was heißt ermitteln? Also nicht ermitteln. Nur ein bisschen umhören. Ja. Mal wieder die Fühler ausstrecken. Ich könnte schon fertig sein. Fischer, es geht nicht. Ich kann dich hier nicht an den Rechner lassen. Blümchen, ich war in der Laube von dem. Der Kühlschrank ist voll. Angebrochene Packung, seine Medizin lag da. Die Fernsehzeitung, aufgeschlagen auf Donnerstag. Nee, der ist nicht verreist. Der wollte wiederkommen. Der Gärtner ist diesmal also nicht der Mörder, sondern der Ermordete. Sag mal, machst du dich lustig über mich? Nein. Ist Annika da? Nein. Die muss aber da sein. Wie früher. Annika ist nicht da. Den Sie ihr vor die Nase gesetzt haben, der ist da. Herr Dr. Grasnick. Soll ich ihn wecken? Blümchen, kannst du nicht. Nein. Ich meine, wenn du mich schon nicht ranlässt. ein paar Dinge erledigen. Krankenhausabfragen, unbekannte Leichenfunde, Handyortung, Fahrzeugfahndung und das aber zuerst, seine Meldeadresse. Ich denke, er wohnt in der Kleingartenanlage Pomona. Seine Stadtwohnung. Die Brüder haben doch alle noch Hinterland. Ich hab die Adresse nicht. Oh, der Herr Hauptkommissar Ade, welch Glanz in unserer Hütte. Ernst, grüß dich. Was führt dich zu uns? Du hast ihn nicht mehr sehen lassen seit deinem Abschied. Ja, ich... Er hat mir ein paar Blümchen mitgebracht. Danke. Sag mal, der übt wohl durch bis zum 7. Oktober, oder? Kurz, bleib mal konzentriert. Hatte Georg Verwandte? Ja, seine Schwester hatte den Jotten hier. Ist aber lange tot. Deshalb kam er ja an. 91. Ich sag mal... Irgendeine Vergangenheit haben wir ja alle, nicht? Kurt, wann hast du eigentlich Georg zuletzt gesehen? Ich meine, das kotzt uns doch alle an manchmal. Seit 89. Wann? Ja, letzten Mittwoch, früh um 7 ist er los. Ich hab ihn hier gesehen, den Weg lang, das lange Elend. Also wo der einen Schritt macht, ja, da brauche ich drei. Und hat er Gepäck dabei? Und sein Pilotenkoffer, wie immer, wenn er los ist, so... Auf Arbeit. Ach, er hat gearbeitet? Dazu verdienen, ja, ja. Das hat er gemacht. In Stendal, so ein Schrottplatz, wo er gearbeitet hat. Seit 90er eben. Seine Schweinerei, wenn du mich fragst. So ein hochqualifizierter Mann und eine Rente, dass er dazu verdienen muss. Aber das ist ja alles so gewollt. Wann damit kam er doch zurück? Ja nicht, was? Wann er zurückkam? Ich meine, also sonst? Nachmittag so. 4, 4:30. Und wann habt ihr angefangen, euch Gedanken zu machen? Na, eigentlich auch nicht. Erst am nächsten Morgen war uns das so komisch. Mir habt ihr erst einen Tag später davon erzählt. Na, du kanntest den ja auch ja nicht richtig, nicht? Deshalb ja. Sag mal, du fragst wie so ein Kommissar. Erfahrung? Nein. Also Krimi-Erfahrung. Pass mal auf, wir machen mal ein Spiel. Also ich sag dir jetzt mal, als Kommissar sage ich dir jetzt, na gut, ich lasse Ihnen meine Karte da und wenn Ihnen noch etwas einfällt, dann rufen Sie mich an. So, und jetzt mach mal du. Ich? Na ja, dann pass mal auf. Glauben Sie wirklich, dass ich meinen Nachbarn umgebracht habe? Nachbar? Das ist fast schon ein Motiv. Hä? Ach so. Hatte Georg ein Handy? Ja, nur für Notfälle. Das hat er immer dabei, aber immer aus. War's das denn, Herr Kommissar? Hauptkommissar. Ja, gut, Hauptkommissar. Was hat Georg eigentlich von November bis Februar gemacht? Weiß ich. Wir haben uns ja manchmal im Winter getroffen. Aber nur bei Hermann zu Hause oder bei mir. Ich weiß ja nicht, wo der eigentlich wohnt. Irgendwo Stadtfeld da. Ranunkel. Hier, ich hab's Ranunkeln bedeuten. Du bist klasse, olala, Blümchen, Blümchen. Olala, selber. Die waren nämlich eigentlich für dich, Annika. Zu was? Dir wollte er. Ja, er hat nämlich einen Fall. Ein Nachbar ist verschwunden aus der KGA. KGA? Kleingartenanlage. Aus so einer KGA würde ich auch verschwinden. Georg Papritz mit Namen. Ja, und Fischer, glaube ich, wollte dich bitten... Nein. Nein, nicht direkt um Hilfe. Du weißt, warum Fischer hier gehen musste? Ach Mensch, Mädchen, reg dich jetzt bloß nicht auf, nicht in deinem Zustand. Da bin ich aber froh, dass ich nicht hier war. Ich brauche mein gesichertes Beschäftigungsverhältnis nämlich noch, Blümchen. Das heißt also, wir helfen ihm nicht. Auf keinen Fall. Meinst du, ich will Fischer hinterherfliegen? Verstehe ich das im Sinne von... Gar nicht? Blümchen? Ich wollte dich ja vorher fragen. Was hast du getan? Er kann die Adresse doch sonst woher haben. Vielleicht stand sie auf dem Schlüsselanhänger. Oder? Ja, genau. Er hat sie ihm einfach erzählt. Es könnte doch sein. Na klar, Sicher. Aber was meinst du, Blümchen, was Fischer mit dieser Adresse macht, die du ihm mitgeteilt hast? Sie haben die Nummer von Georg Papritz gewählt. Hinterlassen Sie mir Ihre Telefonnummer. Ich rufe zurück. Bei Papritz? Fischer, ich hab's gewusst. Sie sind in der Wohnung von Papritz. Annika, schön, Ihre Stimme zu hören. Haben Sie wenigstens einen Schlüssel? Nein, aber einen Schlüsseldienst. Das ist Einbruch, Fischer. Ja, und wird nur auf Antrag verfolgt, Annika. Sie können sich gar nicht vorstellen, was der sich hier aufgebaut hat. Papritz hat 4 Monate des Jahres hier gelebt. November, Dezember, Januar, Februar. In dieser Zeit musste er wie ein Besessener gearbeitet haben. Ja, praktisch rund um die Uhr. Woran? Tja, meine Erkenntnisse können Sie ja doch nicht verwerten, Annika. Ich bin illegal hier. Ja, Fischer. Hören Sie zu. Hier. Nach einem Atombombentest auf See betrat ein Kapitän sein verstrahltes Schiff und schüttelte den Kopf über die Reinigungsarbeiten. Das Deck sei so sauber, dass selbst ein Admiral davon essen könne. Wir schütteln heute die Köpfe über so viel Naivität vor 66 Jahren. Wir bilden uns ein, wir verstehen mehr von Radioaktivität. Auch über uns wird man die Köpfe schütteln. Das Plutonium der damals getesteten Bombe hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Ja, Georg Papritz, Magdeburg, Stadtfeld. Verstehe ich nicht. Das ist ein Leserbrief. Erschienen am 14. Juni 2012 in der Volksstimme. Ja, aber Sie müssten den Ordner sehen, auf dem hier nicht erschienen steht. Hier. Ein Artikel zu den erhöhten Messwerten in Gorleben. Nicht erschienen. Ein Artikel über die Schutzwände, mit denen die Zwischenlager geschützt werden sollen. Nicht erschienen. Ein Leserbrief zu den angeblich nicht erhöhten Krebswerten der Asse-Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Tja, das ist nur ein Ordner. Der Papritz hat hier ganze Regalmeter gefüllt. Ein ganzer Ordner mit Material zur Asse 2. Einer zu Moosleben, Castor. Moment, das sind gleich 2, ja. Ja, und das geht immer so weiter. Hier, Lubmin. Annika, der war besessen. Ein Freak. Ein Freak. Der hätte sich gebrüstet. Die anderen in der Kleingartenanlage, das sind lauter Spinner. Ja, die wissen immer ganz genau, was man machen müsste. Das sind richtige Terroristen. Mit dem Mund. Du, das hier ist anders. Der hat auch niemanden hier reingelassen von seinen Freunden. Sie konstruieren sich einen Fall, Fischer. Ich verstehe das ja, Ihre plötzliche Versetzung in den Ruhestand und dass Sie gern wieder ermitteln möchten. Mir wird das auch fehlen. Haben Sie eben gesagt, Sie wollen aufhören? Babypause. Oh, das wussten Sie jetzt nicht. Ich wollte Ihnen Moment, das immer... Annika. Hier. Ja, das ist es. Was? Radioaktivnost. Und ein Aufdruck hier, ZFK Rossendorf. Annika, das ist ein Strahlenschutzbehälter. Offen. Ist was drin? Fischer? Fischer! Nein, er ist leer. Okay, das ging gut. Mir fehlt nichts. Das ist gut. Gut. Und wo ist das, was da hineingehört? Warten Sie. ZFK. Hier. ZFK Rossendorf. Zentralinstitut für Kernphysik. Am ehemaligen Zentralinstitut für Kernphysik in Rossendorf bei Dresden waren verschiedene Forschungsreaktoren in Betrieb. Seit den 50er Jahren wurde... Annika, wir brauchen hier den Strahlenschutz und die USBV-Gruppe und ach, die ganze 24. Das Dezernat 24 ist aufgelöst. Das gibt es gar nicht mehr. Annika, ich brauche Ihre Hilfe. Ich helfe Ihnen am besten, wenn ich von Ihrem Einbruch nichts weiß. Nun, dann fahre ich eben dahin, wenn Sie nicht aus dem Moostop kommen. Das werden Sie nicht machen. Nein, da muss ich doch kümmern. Fischer, Sie sind kein Polizist mehr. Als was wollen Sie da auftreten? Als Fischer. 1985 war das. 85 kam ich hierher. Ich kam zu Georg in die Abteilung. Aber ich war ja so ein kleines Licht und er war der Papritz. Der Papritz, der Lubmin mit aufgebaut hatte. Das größte Kernkraftwerk der Republik. Mein Gott. Zeiten. Und Sie waren nur Kollegen damals. Ich weiß nicht, ist das für Ihre Ermittlungen entscheidend? Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Er war ein faszinierender Mann, ich war ein junges Mädchen. Also von heute aus betrachtet, damals hielt ich mich sehr für erwachsen. Wann hatten Sie zuletzt Kontakt mit Georg Papritz? Das war 1900... Nein, ich meinte mit Kontakt alles. Briefwechsel, Telefon, E-Mail-Verkehr. Ja, E-Mail, ja. Gemailt haben wir uns öfter. Passen Sie auf, ich öffne jetzt den Druckbehälter. Er hat Ihre Mails ausgedruckt und abgeheftet. Auf die Testsektion zu haben. Er wollte Sie hier besuchen, Frau Dr. Vomhagen. Ja, unser neuer Mehrzweck-Thermohydraulik-Versuchsstand hat ihn interessiert. Sie stehen direkt davor. War er hier? Wir simulieren hier Folgendes. Der Primärkreislauf eines Druckwasserreaktors hat 300 Grad. Bei einem Druckabfall wird Notkühlwasser eingespeist. Das hat aber plus 9 Grad. War Georg Papritz hier oder nicht? Also, wenn, dann nicht bei mir. Warum ist er 1991 von hier weggezogen? Seine Schwester starb 91. Die Söhne waren im Westen und sie hatte diesen Garten. Ja, das ist doch noch kein Grund, nach Magdeburg zu ziehen. Ich bitte Sie, von Dresden weg. Hier hielt ihn doch nichts mehr. Auch Sie nicht. Er sollte sich neu bewerben. Wie wir alle. Auf die eigene Stelle. Das macht er nicht, hat er damals gesagt. Nicht zu machen, ein Papritz bewirbt sich nicht. Wissen Sie, dass Georg einen Strahlenschutzbehälter hatte mit der Aufschrift Radioaktivnost ZFK Rossendorf? War in dem Behälter etwas drin? Das frage ich Sie. Sie haben ihn doch gefunden. Ja, aber wo hat er ihn her und was war da drin? Nun machen Sie mir aber Spaß. So einen Alutopf hat doch hier jeder mit nach Hause genommen, als es zu Ende ging. Souvenirs, Souvenirs. Steckt ihr Leute, steckt sie ein. Wissen Sie über seine Aktivitäten Bescheid? Natürlich. Einmal Forscher, immer Forscher. Aber weil ihn niemand mehr forschen ließ, hat er sich eben selbst beschäftigt. Ich hatte Sie vorhin unterbrochen. Sie sagten 300 Grad hier und 9 Grad da. Und was passiert dann? Sie müssen sich vorstellen, es ist ja beides Wasser. Hier Wasser, da Wasser. Aber allein durch den Temperaturunterschied plötzlich brodelt das alles. Und was eben noch eine Wasserleitung war, ist jetzt ein Hexenkessel. Kaffee ist gleich durch. Der Babystuhl, der ist auch schon da. Hören Sie auf, Fischer. Das waren meine Schwiegereltern und ich darf den jetzt aufbauen. Dabei liegt so ein Kind zuerst bloß. Wird man dann wieder mehr von Ihnen lesen, wenn der Stuhl steht? Ich bitte Sie, Fischer. Ich schaff's dann nicht mal selber, die Zeitung zu lesen. So ein Kind, ja? Das verschiebt die Prioritäten. Gerade des Kindes wegen. Atomausstieg ist ein Thema. Kommen Sie. Nein, ich meine es ernst. Ja, Fischer, jetzt ja. Erstens, ja, dafür müsste man Ahnung haben, das war mit Milch bei Ihnen, ja. Am besten studiert, ja, sonst speisen die einen mit Pressemitteilungen und Broschüren ab. Und zweitens, ich hole ein paar Kekse dazu. Selbst wenn, das Thema ist derart unergiebig, ja, weil sich doch alle einig sind. Die Regierung, die Atomindustrie, sogar die Atomkraftgegner. Ja, die blasen alle ins gleiche Horn. Ausstieg, ja, und zwar billig, schnell und sauber. Wie wollen Sie denn daraus ein Stück machen? War das jetzt mit Milch? Mit Milch und Zucker. Vielleicht sind sich nicht alle einig. Ja, Sie meinen Ihren Papritz. Die hat gelogen heute, diese Doktorsche. Die hatten was miteinander. Der Papritz und diese Frommhagen. Damals schon und heute wieder. Obwohl sie das Gegenteil sagt. Arne, wir beide zusammen. Alleine schaffe ich das nicht. Jetzt ist die Milch alle. Wollen Sie lieber einen Schokopudding? Ich sage Ihnen, der Papritz, der ist nicht tot. Nein, der dreht gerade das Ding seines Lebens. Die anderen reden bloß, der handelt. Der ist so cremig, sahnig. Habe ich neulich entdeckt. Ach, hören Sie mir überhaupt zu? Wir wollen übrigens im Stehen gebären. Ist das Natürlichste. Ja. Ja, ich sage es ihr. Ja. Annika, du sollst zu Braubach hochkommen. Zu Braubach? Hat er gesagt, warum? Nein, aber ich könnte mir... Was? Er hat doch mitgekriegt, wie Fischer Montag hier war. Ich hab noch gesagt wegen der Blumen, aber geglaubt hat das Braubach natürlich nicht. Und ich hab ihm ja nun mal die Adresse von Papritz gegeben. Dann hätte Braubach dich hochbestellt oder den Grasnick. Nee. Der Fischer war gestern Abend noch bei uns. Ach ja? Hat mich bekniet, dass ich mitkomme. Stell dir mal vor, nach Lubmin. Der dreht doch durch in seiner Kleingartenanlage, wenn der nicht zu ermitteln bekommt. Sie sind also ein Gartennachbar von Georg. Drei Parzellen weiter, ja. Ja, war ja ein ziemlicher Abstieg für ihn. Ja, von der Kernphysik zum Kirschkern. Stein. Bei Kirschen heißt das Stein. Oh, ja. Das weiß man natürlich so als Gärtner. Wo haben Sie denn Georg kennengelernt? Den Georg? Hier. Hier in Lubmin. Es war ja so, wir hatten die Technik ja nicht selbst, das kam doch alles von den Russen, ja. Aber was die uns geliefert haben, das war Schrott, ja. Wir haben das zum Laufen gebracht und wir, ja, das war der Georg Papritz. Und warum ist er dann hier weggegangen? Also, Anfang 75 waren hier Lecks in den Brennstoffkassetten aufgefallen, in den beiden Blöcken, ja. Es hieß, Kanyatschno, Glubje, Nemtsi, also blöde Deutsche, zu blöde zum Bedienen und so. Ja, so. Aber gemeint war der Georg. Am Ende kam raus, Konstruktionsfehler, Schrott eben. Die Russen haben alles ersetzt. Bloß bei Georg, das war nicht mehr zu reparieren. Der ist gegangen. Wie Sie es sagen, klingt das wie desertiert. Nein. Ich verstand ihn. Wissen Sie, wann die neuen Sicherheitsventile kamen? 84, das ist 9 Jahre später. Aber warum interessiert Sie das alles? Georg Papritz ist seit einer Woche verschwunden. Oh. Sie haben vorgestern Fischers Besuch hier verpasst. Wann haben Sie ihn eigentlich zuletzt gesehen? Warum? Ich sag es Ihnen. Das war gestern Abend. Ja, stimmt. Ja, klar stimmt das. Ich bin der Chef von Ihrem Chef. Über mir, da kommt noch ein Chef und dann kommt schon der LKA-Direktor. Natürlich stimmt das, was ich sage. Nein, Gisela, jetzt nicht. Also, Fräulein de Beer, was wollte Fischer? Er hat mir Zeitungsausschnitte gezeigt. Von Anfang des Jahres, da ging das durch die Presse, da. Jedes atomare Zwischenlager sollte eine Mauer bekommen. 10 Meter hoch, 1 Meter dick. Ja, ich weiß Bescheid. Islamistischer Terror und? Ja, Fischer meint, da stecken ganz andere Erkenntnisse dahinter, die nur keiner ausgebreitet haben will. Und er sieht einen Zusammenhang mit einem vermissten Atomprofessor und ich sollte ihn begleiten ins Zwischenlager Nord nach Lubmin. Lubmin? Das ist Mecklenburg-Vorpommern, gar nicht unsere Zuständigkeit. Da kann ich nicht mal anrufen, ohne dass unser Direktor vom Minister eins auf den Deckel bekommt. Anfang der 90er rief ich ihn an, ich hätte was für ihn gefunden. Stattdessen ist er nach Magdeburg gezogen und hat angefangen, in seiner Wohnung Material zu sammeln. Ja, Sie waren doch da. Diese Akribie, diese ungeheure Energie. Ja. Ein Reaktor vom Netz nehmen, das ist das eine, aber die Kaltabschaltung, also bis Ruhe ist im Karton, das ist was ganz anderes. Ich habe in der Wohnung einen Strahlenschutzbehälter gefunden, einen alten aus DDR-Zeiten. Leer. Radioaktiv belastet? Das weiß ich nicht. Wissen Sie, was Georg gesagt hat, als er zuletzt hier war, im Januar? Er meinte, wir hätten hier eine Betriebserlaubnis bis 2039. Sind wir lange tot, wir alle. Aber die radioaktiven Abfälle, die werden noch immer hier sein. Im Zwischenlager. Denn Endlager werden wir nicht haben. 2039 nicht und auch 2090 nicht. Außer, das war Georgs Meinung, außer es gibt ein zweites Fukushima. Einen Gau. Ich denke, er hat recht damit. Muss ja kein Gau sein. Hier in Deutschland reicht schon ein Zwischenfall. Ja, ein Schock, ja. Der Atomausstieg wurde unter Schock beschlossen. Da hat sich plötzlich ein politischer Wille formiert, dem alles andere nachgeordnet wurde. Und nun? Schacht Konrad geht 2019 in Betrieb. Vielleicht auch erst 2022. Dann sind die Fachkräfte aber alle weg. Dann kann hier niemand mehr an AKW abreisen. Wenn nun ein Vorfall ja, in einem Zwischenlager hier mitten in Deutschland einen solchen Schock auslöst, tja, dann wäre ein Endlager ruckzuck beschlossene Sache. Und mit dieser Überzeugung steht der Georg nicht alleine. Deshalb die neue Mauer dort. Beeindruckend, nicht wahr? Eine richtige Westmauer. Insgesamt mehr als ein Dutzend. Um jedes Zwischenlager. Und auf jedes könnte es Georg Papritz abgesehen haben. Sie gehen zu Fischer, der soll die Füße stillhalten. Sagen Sie ihm, wir übernehmen das jetzt. Wir übernehmen? Ja, wir stellen eine Socke zusammen. Fischer soll Rasen mähen oder Äpfel ernten, was weiß ich. Gehen Sie zu ihm, stoppen Sie ihn. Das ist alles. Ich bin sehr erleichtert, dass Sie bereits ermitteln. Ich bin Rentner, ein Gartenmacher. Natürlich. Wo soll ich anrufen, falls mir noch was einfällt? Dann rufen Sie mich an. Ich schreibe Ihnen meine Nummer auf. Was ist das hier lesen hier? 8,2 Kilo. Eine Bolle. Guck dich das an hier. Das ist ein Apparat. Ich sag bloß CO2, ja. Damit beatmet der seine Pflanzen. Schreiben Sie hier. Mit Kohlendioxid. Na logisch, mit dem Treibhausgas. Ja, siehst du mal, so kommst du in die Volksstimme. Ja, bloß essen möchte ich davon nicht. Ach ja, wegen. Also ich denke mir, jede Zwiebel hat den Geschmack von einer Zwiebel. Und nun stell dir mal vor, der Geschmack von einer Zwiebel verteilt in so einem riesen Ding. Also ich weiß, das schmeckt dann auch gar nicht. Nee. Guck mal, was da ein Weg hochkommt. Yes, du Hirsch. Was habt ihr denn? Na, der Bauch von der Dame. Schönen guten Tag, die Herren. Helles Rohr, aber noch ordentlich Dämpf drauf. Annika, Sie müssen entschuldigen. Ach, kein Problem, das bringt das Alter mit sich. Stirnlappenatrophie plus stumpfe Schuhspitzen ist gleich Altersgeilheit. Wir sind ja schon weg, ja. Wir gehen ja schon. Das sind Ihre Freunde? Das ist die Elite eines Landes nach 20 Jahren Ehemaligkeit. Fischer, hören Sie. Sie waren gestern in Lubmin. Das muss aufhören. Der Geschäftsführer des Zwischenlagers hat sich im LKA erkundigt. Was hat er gesagt? Im LKA Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Racco, der hat es geschafft nach der Wende. Er war bloß ein paar Jahre jünger als der Papritz und die anderen Kollegen hier. Wie auch immer, Fischer. Sie hatten Erfolg mit ihrer Schnüffelei. Wir ermitteln jetzt. Sie? Das LKA? Sagt wer? Es kommt vom Braubach. Es wird eine Soko gebildet. Sind Sie da drin? Ich hoffe nicht, ich habe den Tisch voll. Der Braubach verarscht Sie, Annika. Das wird eine Soko Potjomkin. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Im Übrigen gilt auch für Rentner, Amtsanmaßung gibt 2 Jahre. Bleiben Sie in Ihrem Garten. Sie wissen nicht, wie die hier ticken. Die ticken hier seit 20 Jahren vor sich hin, Annika. Und wenn sich dann einer wie der Papritz so zurückzieht und sich radikalisiert, blinkt da nicht Terrorwarnung bei Ihnen auf? Ich meine, Sie waren doch auf der Schulung. Fischer, Sie reden wie besessen. Papritz ist besessen. Auf ein Anliegen aufmerksam zu machen, das ist das eine. Aber dafür nimmt ein Atomprofessor doch nicht Tote und Verletzte in Kauf. Och, man darf nicht kleinlich sein, wenn es um große Dinge geht. Was wir jetzt wirklich brauchen, ist eine bundesweite Fahndung. Ja, mach die Soko. Wir müssen die Hotels und die Pensionen in der Nähe der Kernkraftwerke und alle anderen Zwischenlager abfragen, ob... Ja. Das macht die Soko. Oh Gott, helfen Sie mir doch, Annika. Wir müssen nur Papritz' Auto finden, dann haben wir ihn. Ja, Fischer, Papritz' Auto. Ich schreibe der Soko ein Memo. Annika, du weißt schon, dass der Wagen gefunden wurde. Welcher Wagen? Oh, Blümchen, ich hab zu tun. Ein roter Golf mit dem Kennzeichen MDGP42. MD für Magdeburg, GP für Georg Papritz, 42 geboren. Na wunderbar. Na willst du denn nicht wissen, wo? Nein. August Bebeldamm. Du bist wie der Fischerblümchen. Genauso ein Dickschädel. August Bebeldamm hier in Magdeburg. Roten See drüben. Ach. Ja, an der Tankstelle. Wissen die von der Soko davon? Die Soko ist im Aufbau, sagt Gisela. Im Aufbau? Ja. Ja, und ich denke, es schadet nicht, wenn sich jemand schon mal die Überwachungsvideos der Tankstelle anschaut und rausfindet, wann Papritz dort angekommen ist. Ich meine, das wird doch helfen, oder? Der Soko, meine ich, beim Aufbau. Das kann ich nicht machen. Ach, das merkt doch keiner. Und wenn doch noch ein Fall daraus wird? Ich meine, dann kommt das raus und ich fliege dem Fischer hinterher. Nein, ich denke ja, der Fischer, der spinnt bloß. Ja, der spinnt ja auch. Ach, du, ich hab gleich Feierabend. Bist du mit dem Auto da? Ich kann dich mitnehmen. Aber ich muss noch tanken. Die Sonne scheint durchs Kellerloch. Im Kellerloch. Ach, du, Vius, sag doch mal, die Kleine da, also die gestern hier war, die Wettertrommel, die kennst du? Ja. Wie hast du die genannt? Annika. Aha. Nichte. Ach, da wirst du ja nur... Warte mal, was bist denn du da? Na, die Großonkel wird er. Und wer die das Kind gemacht hat, zahlt der? Herrgott, na mal, ihr müsstet euch hören. Georg ja, ist verschwunden und ihr sauft Schnaps, als wäre nichts passiert. Bin ich die Polizei, soll ich ermitteln? Ich weiß ja mal, was ihr euch aufregt, der ist erwachsen. Sag mal, warum hat er eigentlich auf einem Schrottplatz in Stendal gearbeitet? Gordi, erzähl die Schote. Also, pass auf. In Stendal, also Arneburg eigentlich. Da haben wir doch das dritte AKW der Republik gebaut. Und Georg, nachdem der hierher gezogen war, hat sich für das Containment da interessiert. Es war so ein Stahlfroms für den Reaktor. Den hatten wir protorejektiert, ja. Und auch gebaut, das Containment. Es war alles von Skat. Vollkommen neue Technologie. Sag ich, da haben die Russen so ein Auge geschraubt. Und dann hatten wir hier plötzlich Westen. Und nun war das alles Schrott über Nacht. Die Sonne scheint aus Kellerloch. Den kennen wir noch. Und wie die das demontiert haben, da wollte Georg bei sein. Und später ist er denn da geblieben, ne, beim Schrott. Ja, aber warum? Das ist doch die Frage. Warum ist er da geblieben? Na, weil er das Geld braucht vielleicht mal, weil er kein Ehrensold kriegt. Nee. Ich weiß es. Moment, natürlich. Bei der Demontage eines Atomkraftwerkes fällt jede Menge Schrott an. Verstrahlter Schrott. Und es gibt praktisch kein Lager dafür. Was willst du damit sagen? Es geht um Verdünnung. Verstehst du, wie bei der Zwiebel. Da wird der Geschmack einer Zwiebel in so einen 8-Kilo-Ballon verteilt, bis man nichts mehr schmeckt. So, und jetzt macht man das mit dem Schrott genauso. Einfach verdünnen, bis nichts mehr zu messen ist. Und das hat ihn interessiert. Ach, du bist mein Kommissar. Moment mal. Stendal war doch nie in Betrieb. Ja. Da strahlt ja nicht. Stimmt. Na, ich fahr da trotzdem mal hin. Ja, also lass mal gut sein. Guck doch mal lieber deinen Garten an. Da verfallen nämlich die Äpfel unter den Böhmen, seitdem sie ja wegen Georg rummachst. Überwachungsvideo wollen Sie sehen? Ja, die Überwachungsvideos Ihrer Tankstelle. Hier wird da ja nicht geklaut. Es geht auch nicht um Diebstahl. Wie stellen Sie sich das vor? Soll ich hier zumachen, mit Ihnen Fernsehen gehen? Ach, du glaubst es nicht. Ist wohl einer tot? Es geht um den roten Golf, der da hinten abgestellt ist. Na, da brauche ich keine Kameras für, ja? Die scheiß Karre steht seit letzten Mittwoch hier rum. Über eine Woche. Wenn die nicht bald einer wegholt, dann bringe ich sie persönlich rüber zum Schrott. Halt genug ist er. Seit letzten Mittwoch. Haben Sie eine Uhrzeit, eine ungefähre? Ach, nein, abends. Könnten Sie das noch weiter eingrenzen? War es dunkel oder hell? Vielleicht war das wegen Sieme. Der hat nichts gekauft. Ist gleich weg. Da lang. So ein Lanker im Blaumann. Dachte, der kommt mal wieder. Nicht! Nehmen Sie die Karre jetzt mit? Meine Kollegen werden sich darum kümmern. Ja, das hoffe ich, ja? Das hoffe ich auch. Guten Morgen. Ich komme aus Magdeburg. Ah, oh, ich will sehen, da haben wir ein Kennzeichen dran, wa? Was haben Sie? Ich muss zum Chef. Der Chef kommt ab 3 Tonnen. Es geht um Georg. Chef? Halt nochmal, Jenny. Das sind doch nicht mal 3 Tonnen, auch wenn der den ganzen Wagen abgibt. Mein Papa, es ist wie in Georg. Ach ja? Georg ist ja nur am Mittwoch nicht gekommen. Ja, schöne Scheiße war das. Ja, es tut mir leid. Er hatte mich gebeten, ihn zu vertreten. Bei Sie? Ja, wir sind Nachbarn in der Kleingartenanlage. Und wo ist er hin, der Georg? Seine Hüfte wieder. Ach, und da konnte er nicht anrufen, oder was? Er hat ja gedacht, ich komme für ihn. Ich hatte es ihm auch versprochen. Sie sind also ein ganz zuverlässiger, was? Naja, also ich bin Horst. Just, da. Hast du das schon mal gemacht? Was jetzt? Na, wird dir doch der Georg erzählt haben. Ne, er hat nur gesagt, Schrottplatz, Stendal. Schau doch, der sagt dir alles. Na gut, das Reden war wirklich nicht. Seine Sache hat er nicht erfunden. Also pass auf, die Mühle da hinten, ja? Das ist deine. Mhm. Mensch, auf so einem hab ich die Flappen gemacht, damals bei der GST. Wow, W50. Nur rate mal, wo ich den her habe. Die hatten uns doch alle rausgeschmissen damals, ne? Und ich dachte mir, was machst du, wenn nur alles verschrottet wird? Ja, nur was habe ich gemacht? Den Platz hier habe ich aufgemacht und den W50 von der GSD gekriegt. Der ist beladen. Ja, natürlich. Georg ist ja nicht gekommen. Ich wollte es gestern machen, hatte aber einen Arzttermin. Aber nun bist du ja da. W50. Sag mal, war das nie hier mit Zwischengas und so? Nee, warte mal. Komm, hör auf, komm, hör auf. Mann. Also gut, ich komme mit das erste Mal, ja? Herr Braubach, Ihr Dr. Grasnick weiß auch nichts von einer Soko. Soko? Die Soko ist im Aufbau. Seit 2 Tagen? Fräulein de Beer, Sie lassen sich da von Fischer in eine Sache reinziehen. Es gibt ja noch nicht mal eine Leiche. Immerhin haben wir sein Auto gefunden. Wir müssen das reinholen und das untersuchen. Ja, und was sage ich dem Direktor? Papritz hatte in seiner Wohnung einen Strahlenschutzbehälter. Das ist doch ein Verstoß gegen das Strahlenschutzgesetz. Strahlenschutzverordnung. Dafür sind wir gar nicht zuständig. Nennen Sie es Linksextremismus. Ja, dann sind wir doch zuständig. Sagen Sie mal, woher wissen Sie überhaupt, was der in seiner Wohnung hatte? Der Fischer hat das ausbaldobert, habe ich recht? Und Sie machen da natürlich mit. Ich mache ja gerade nicht mit. Ich dachte, wir hätten dieses kriminalistische Freibeutertum pensioniert. Wo, sagten Sie, steht der Wagen? Rotensee, Tankstelle August Bebeldamm. Der Direktor grillt mich. Ich werde mein Kind Ernst nennen, wenn es ein Junge wird, nach Ihnen. Es wird ein Junge? Eigentlich nein. Also ein Mädchen. Chef, Sie sollten bei der Kripo anfangen. Raus, Sie Mensch! Bin ich ja froh. Hab mir nämlich schon Sorgen gemacht. Um Georg? Mhm. Letzten Mittwoch also, nicht diesen, sondern letzten. Bevor er nach Hause gefahren ist, hat er gesagt, heute kriege ich ihn dran. Wen? Na, den Infer Wieger da, beim Schrottgroßhandel. Böving heißt der. Nur mal sehen, ob der nachher da ist. Und wofür wollt ihr ihn dran kriegen? Also pass auf, das war so. Ich fahre nach Rotensee, also da, wo wir jetzt hinfahren, zur SGHM. 5 Tonnen Schrott, Sorte 3, 1500 Kröten muss ich dafür kriegen. Alles klar? Aber wie ich durch die Portalmessanlage rolle, jippt das Ding Alarm. Der Böwing kommt aus seiner Bude und sagt, Scheiße, jetzt muss er die Bullen rufen, meine Fuhre ist verstrahlt. Und den Strahlenschutz sagt er, ich sag, Mensch, sag mal, spinnst du? Was das kostet? Was muss nämlich ich bezahlen? Ich hafte. Tut ihm leid? Außer, sagt er, wir vergessen die Fuhre ganz. Dann kann er auch den Alarm vergessen. Ich sag, was spinnst du? Das ist doch gefährlich. Und? Ja, ich bin dann zurück. Mit leerem LKW. Ohne eine Pusseratze im Portemonnaie. Der Schrott war verstrahlt. Aus Stendal war doch nie in Betrieb? Nee, Stendal nicht, aber ich kriege das die Lumpe ja aus halb Europa und da reicht schon ein Stück Rohrmank, die 5 Tonnen. Wann war das? Mai. Ja, das war im Mai. Ja, und dann kam das nochmal vor, wieder bei Böving. Wieder habe ich nicht einen Pfennig für die Fuhre gesehen. Oh, da hab ich Georg Papritz gefragt. Ich meine, der kennt sich ja aus mit sowas. Das wusste ich ja. Und, was hat der Papritz gemacht? Er hat mir die Fuhre freigemessen, also von Hand. Ne, Stück für Stück. Nicht. Trotzdem gab's wieder Alarm und wieder, als Böwing da war. Ja, von da an hab ich Papritz mitgenommen. Ne? Beim nächsten Mal ist er ausgestiegen, hat auf den Böwing runtergeguckt und seinen Geigerzähler aus dem Pilotenkoffer geholt. Nicht. Seitdem war Ruhe. Und dann wollte er ihn letzten Mittwoch drankriegen. Sag mal, ob der mein Geld zurückholen wollte? Du hast ihn geschickt? Nee. Ach, wenn ich ihn geschickt hätte, wäre ich doch mit. Warte mal, warte mal. Es ist ganz anders. Er brauchte das Geld für sich. Wer? Der Papritz? Ach, jetzt hat er auch noch Geld. Denn er wissen die nie. LKA, die Bär? Mein Name ist Frommhagen. Ich würde gern Herrn Fischer sprechen. Herr Fischer ist nicht mehr im Haus. Herr Fischer war neulich bei mir, hier in Rossendorf. Dr. Frommhagen, mein Name. In Rossendorf? Wann war das? Dienstag, diesen Dienstag. Und es ging um Georg Papritz. Sie ermitteln zusammen? Ja, wir verfolgen das gleiche Ziel, ja. Ist Georg inzwischen aufgetaucht? Wir haben sein Auto gefunden. Und? Aber ihn noch nicht. Haben Sie in dem Wagen einen Strahlenschutzbehälter gefunden? Wie sah der Behälter aus? Alu, also außen, innen Blei. Radioaktivnost steht drauf. In kyrillischen Buchstaben. Ja, so alt sind die. Alt, aber gut. Also? Im Auto war ein Geigerzähler, aber kein solcher Behälter. Oh nein. Aber in seiner Wohnung haben wir solch einen gefunden. Ich weiß, aber war das seiner oder meiner? Frau Frommhagen, wollen Sie mir etwas sagen? Er hat versprochen, er bringt ihn mir zurück. Schon letzten Donnerstag wollte er kommen, vor über einer Woche. Aber er kam nicht. Er geht auch nicht an sein Handy seitdem. Er hat versprochen, er hütet das Material wie sein Augapfel. Was war in Ihrem Behälter? Kobalt 60. Kobalt 60? Ein paar Pellets nur. Es kann eigentlich auch nichts passieren damit, wenn es sachgerecht behandelt wird. Aber je länger Georg verschwunden ist, umso mehr Sorgen mache ich mir, dass er die Kontrolle verloren hat. Sie haben Georg Papritz mit radioaktivem Material versorgt. Wollen Sie mir das sagen? Er braucht es bloß, um die Funktion oder vielmehr die Nichtfunktion einer Messanlage zu beweisen, um einen Schrottskandal aufzudecken. Danach wollte er es mir sofort zurückbringen. Mehr nicht, nur eine Überprüfung einer Messanlage. Moment mal. Blümchen? Frau Frommhagen, Sie erklären mir jetzt ganz genau, wonach wir suchen. Blümchen, Papritz Wohnung, das große Besteck, die Adresse weißt du ja. Ich muss nur noch zu Braubach das abnicken lassen. Dauert einen Moment jetzt. Ich muss erst mal hochfahren. Die Anlage ist mir abgestürzt. Das ist der Böwing, die Sau. Mach aus so lange. Das ist eine Portalmessanlage. Ja, nun ja, so sieht die aus, ja. Der Schraderhorst. Und auf den Freitag. Und mit einem neuen Spannemann? Da hoch. Na ja, müsste ich ja. Was ist denn mit deinem Papritz? Keine Lust mehr? Oder hat er geerbt? Ja, wieso nicht schon? Ist nicht mehr gekommen. Hat er dir was gesagt? Geredet hat er nie, Fälle. Kam immer hier an, schnell abgeladen und dann jeb Jasjustav. In Jommern gibt's grüne Jurken. Georg wollte letzten Mittwoch am Nachmittag nochmal herfahren. Hat er jedenfalls gesagt. Ist ja wohl ein ganz schlauer, dein neuer, hä? Papritz, sein Jattennachbar, deshalb. Aber seitdem ist er halt weg. So, komm, fahr zu. Ich hab ja nicht ewig Zeit. Ah, nur vor bis zur Ware. So ist er. Schmierig, wie ein Stück Kernseife. Gut, alles sauber. Gewogen bist du hoch. Mann, wieder voll bis an Stehkragen, ne? Was hast du denn drauf, Sorte 3? Wirst du Bescheid? Zeig das deinem Spannemann, wo das Zeug hinkommt. Du sag mal, in der Anlage hier krieg ich da jedes Mal Strahlung ab? Sag mal, wo hast du den, Herr Schrader? Hat den das Amt geschickt? Mann, die Mist bloß. Wenn du jetzt ein verstrahltes Rohr aus Russland dabei hättest. Hast du aber nicht. Dein Glück. Ist das nicht egal, ein Rohr? Es geht doch unter in der Menge. Na und? Wir haben eine Selbstverpflichtung. Unser Grenzwert heißt Null. Das heißt, ich nehme hier nur Schrott an, der nicht mehr strahlt als die natürliche Hintergrundstrahlung. Mit anderen Worten, gar nicht. Dann kann ich ja beruhigt sein. Das ist der Sinn der Übung, ja. Und nun fahr zu. Andere wollen hoch. Kein Alarm. Kann ja auch nicht. Weißt du, was mich bloß wundert, ja? Also pass auf, ich war doch gestern beim CT. Ne? Oh, CT? Ne, eine Computertomographie. Und da kriegst du Kontrastmittel. Das strahlt doch auch, ne? Mal, ja. Und das hätte heute eigentlich Alarm geben müssen. Wenn ich zu Hause bin, machen Sie die Tür auf. Hier spricht die Polizei. Herr Papritz, nehmen Sie Antwort. Polizei, keine Bewegung. Auf den Boden. Du sollst dich hinlegen, du Vogel. Fehler. Sie haben die Personenbeschreibung nicht gelesen. Da stand groß und schlank. Lenk mich ab, Frau de Bär. Hier, ich hab den. Ich hab den, Frau de Bär. Fehler. Sie muss erst die anderen Räume sichern. Ist gut, Viktor. Ist gut, ist gut. Sie können die Waffe runternehmen. Fischer, was machen Sie denn hier? Na, Sie sind ja auch hier. Nur mal halblang, ja? Wir sind schließlich die Polizei. Ach ja? Oh, nichts zu machen. In der ganzen Wohnung nicht. Wenigstens wissen wir jetzt, dass hier nichts verstrahlt ist. Ja. Aber wo ist das Kobalt 60? Wir brauchen eine bundesweite Fahndung nach Papritz. Das Problem ist bloß, dass er mit dem Bargeld in der Tasche keine Spuren hinterlässt. Und warum stellt er sein Auto ab? Weil er weiß, dass wir danach fahnden. Aber warum stellt er es in Rotensee ab? Ja, weil da eine Autovermietung neben der nächsten ist. Die müssen wir alle durchgehen. Moment, die SGHM, wo Sie heute waren, die ist auch in Rotensee. Ja. Haben Sie die Tankstelle August Bebeldamm gesehen? Ja, die ist eine Kreuzung vorher, vielleicht 300 Meter Luftlinie. Und der Tankwart hat ihn weggehen sehen am Mittwochabend. Moment. Der Papritz fährt also am Tag mit dem LKW, mit dem Kobalt von der Frau Magen, durch die Portalmessanlage. Die zeigt nichts an. Er weiß aber, dass es hinten auf der Ladefläche strahlt. Damit weiß er, Böwing manipuliert die Anlage. Der kann nicht bloß Alarm geben, wenn nichts strahlt. Der kann auch strahlenden Schrott passieren lassen. Das ist sein Geschäft. Papritz versteht... Schade, dass nur einer unter vielen. Ha, und Papritz stellt Böwing zur Rede. Der kriegt Angst, verspricht Papritz Geld, das er aber erst holen muss. Papritz soll am Abend wiederkommen. Papritz fährt nach Stendal zurück, macht eine Andeutung gegenüber Schrader. Dann fährt er zurück nach Rotensee, parkt an der Tankstelle und läuft rüber zur SGHM. Der Tankwart ist der Letzte, der ihn lebend sieht. Und Böwing, statt Papritz das Geld zu geben, schlägt er ihn tot. Ha. Und das Kobalt 60? Das hat er dabei? Im Auto haben wir es nicht gefunden. Wissen Sie, Annika, ich frage mich, wollte dieser Papritz wirklich Geld? Vielleicht nicht für sich, aber für Schrader? Ich glaube, der wollte die Wahrheit. Sehen Sie, dieser Schrottplatz. Er stellt sich so eine sauteure Portalmessanlage hin. Warum? Weil jetzt der gesamte Schrott auf dem Platz einen Persilschein hat. Jedes Rohr, jedes Blech. Unser Grenzwert heißt Null. Aber diese Anlage wird von Menschen bedient, Annika. Und das bedeutet, die ganze Sicherheit ist bloß Attrappe. So läuft es in Rotensee. Und so läuft im Prinzip der ganze Ausstieg. Herr Böwing? Oh, aua. Sie haben das Recht zu schweigen. Das war Notwehr. Alles, was Sie jetzt noch sagen, kann gegen Sie verwendet werden? Sie machen sich ja kein Bild, was für Schweinehunde hier rumstreuchen. Die meisten, die sprechen ja nicht mal Deutsch. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Das war dunkel. Und ich wusste ja nicht, dass der alleine ist. Das sind meistens Banden, die wollen Kupfer. Das bringt die Tonne 6.000. Sie haben die Leiche entsorgt, statt die Polizei zu rufen? Ja, weil ich wusste, mir glaubt keiner. Ich sag jetzt gar nicht mehr. Böwing, eine Frage noch. Was hat Papritz an dem Abend von dir gewollt? Du? Der war gestern mit dem Schrader da. Na, das sind ja vielleicht Methoden. Ich will einen Anwalt. Arne, Mann. Du willst dich auf das Kind konzentrieren, von mir aus. Du kannst deshalb erstmal nichts mehr schreiben, von mir aus. Aber was machst du überhaupt noch? Lies doch wenigstens die Bauanleitung. Ich werde doch wohl so einen Babystuhl ohne aufbauen können. 2 Wochen steht dieser Scheißstuhl jetzt hier im Weg rum. Und jetzt fängt er an. Jetzt fängt der Herr an, ja? Eine Stunde, bevor meine Eltern kommen. Hör doch mal zu. Davon ausgehen, dass dein Chef? Die steigenden Preise auf den Weltmärkten auch Schrott zu einer begehrten Beute machen. Das Neue an diesem Fall ist, dass ein Todesopfer zu beklagen ist und ich bedauere das ausdrücklich. Mit dem Einsatz gestern waren aber auch Kräfte des Strahlenschutzes. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wovon redet der? Die Bevölkerung war zu keiner Zeit in irgendeiner Weise gefährdet. Es gibt also kein Problem mit Strahlenschrott in Rotensee? Die gesetzlichen Grenzwerte wurden jederzeit eingehalten. Im Übrigen, und lassen Sie mich das auch sagen, gibt es die Selbstverpflichtung der Stahlindustrie, keinen, ich betone, keinen Schrott zu verarbeiten, der eine höhere als die natürliche Hintergrundstrahlung aufweist. Und sei es auch unterhalb der Grenzwerte. Oh, aus! Fischer, sei froh, dass du den nicht mehr zum Chef hast. Ja. Weißt du, Blümchen, wie der Papritz mir vorkommt? Nö. Wie diese Grünen, die hier Kröten über die Straße tragen. Eigentlich müssten sie die globalen Warenströme blockieren, aber das schaffen sie nicht. Also tragen sie Kröten über die Straße. Und wir Fischer? Sind wir nicht genauso? Wen verhaften wir denn? Wen sperren wir denn ein? Lauter kleine Frösche. Es heißt Fische. Natürlich, Fischer. Hey, Juste! Ist er schon die 2. Frau in einer Woche? Und die werden immer schöner! Oh. Komm doch mal rüber! Hermann hat ihren Halspilz an. Ja. Kriegst du auch deinen Spaten wieder? Ich hab mich gerade geboren. Man macht noch ein bisschen. Mir ist gar nicht nach Feiern. Ach komm, Sie Fischer. Einfach mal abschalten. Das tut gut. Altes Eisen. Hörspiel von Thilo Reffert. Die Rollen und ihre Darsteller: Fischer, Hilmar Eichhorn, Annika de Beer, Nele Rosetz, Arne, Henrik Durin, Blümchen, Marie Gruber, Ernst Braubach, Michael Kind. Kurt, Jackie Schwarz, Hermann, Horst Koterba, Dr. Gerda Frommhagen, Cornelia Heise, Schrader, Peter W. Bachmann, Böwing, Henning Peker. In weiteren Rollen Gabriele Bischoff, Corinna Waldbauer, Hans-Jürgen Hörrich, Friedrich Wilhelm Junge, Andreas Rieschuh, Matthias Reichwald und Michael Hinze. Dramaturgie Thomas Fritz, Musik Cornelius Renz, Schnitt Hans-Peter Runert, Ton André Lühr, Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie Götz Fritsch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2012 für den ARD Radiotatort.